Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still in verse 7. Wir sind immer noch bei Vers 7. So we saw the preciousness of faith going through the fire. Wir haben gesehen, wie wertvoll der Glaube ist, wenn er durch das Feuer geht. Because there it is refined, there it really proves its authenticity. Denn dort wird er geläutert, dort beweist er wirklich seine Echtheit. Nobody says, your authentic faith will result in even more praise, glory and honor when Jesus the Anointed One is revealed. Schau mal, was er sagt. Euer authentischer Glaube wird zu noch mehr Lob, Herrlichkeit und Ehre beitragen, wenn Jesus, der Gesalbte, offenbart wird. Now, I want you to understand the phrase, when Jesus the Anointed One is revealed. Ich möchte, dass du verstehst, bei der Aussage, wenn Jesus der Gesalbte offenbart wird, it is not talking about a revelation of Jesus. Geht es nicht um eine Offenbarung von Jesus. This is talking about his return, when he comes back. Hier geht es um seine Rückkehr, wenn er wiederkommt. So, look at this incredible truth. Betrachte diese fantastische Wahrheit. Only authentic faith will actually cause more praise, more glory and more honor when Jesus comes back for you. Nur authentischer, echter Glaube wird tatsächlich zu mehr Lob, mehr Ruhm und mehr Ehre führen, wenn Jesus für dich wiederkommt. Let me ask you a really simple but yet very profound question. Ich stelle dir eine wirklich einfache, aber dennoch sehr tiefgründige Frage. What is better for you? Was ist für dich besser? From the point of view of eternity? Aus der Perspektive der Ewigkeit, that when Jesus comes back, you get praise, glory and honor, dass du, wenn Jesus zurückkommt, Lob, Herrlichkeit und Ehre bekommst, which will then of course last throughout all eternity, die dann natürlich die ganze Ewigkeit andauern werden. Or while you live on this earth, you have a nice happy life without any testing. Oder dass du, während du hier auf der Erde lebst, ein schönes, glückliches Leben ohne jegliche Prüfung hast. I think the answer is very, very obvious. Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. You know, I really believe, ich glaube wirklich, that anybody who would learn to focus more on eternity than on this short life on earth, dass jeder, der lernen würde, sich mehr auf die Ewigkeit als auf dieses kurze Leben auf der Erde zu konzentrieren, would walk completely different through any trial and tribulation. Völlig anders durch jede Prüfung und Trübsal gehen würde. You know, if we could only understand, wenn wir nur verstehen könnten, there comes a moment in our life, dass es einen Moment in unserem Leben geben wird, where you cannot go back and relive certain situations, wo wir nicht mehr zurückgehen können und bestimmte Situationen noch einmal durchleben können. And I don't mean in like going back and redoing your past. Damit meine ich nicht, dass man zurückgeht und die Vergangenheit noch einmal erlebt. Because the past is always gone. Denn die Vergangenheit ist immer vergangen. But look, aber schau mal. As long as I'm alive here on this earth, solange ich hier auf der Erde lebe, I can in a sense go back and relive certain tests. Kann ich gewissermaßen zurückgehen und bestimmte Prüfungen noch einmal durchleben. So that I can finally pass them and move on to a higher level in God. So kann ich sie schließlich bestehen und auf eine höhere Ebene in Gott aufsteigen. But what happens when this life on earth is over? Was passiert, wenn dieses Leben auf der Erde vorbei ist? You have no more opportunities to work for eternal reward. Du hast keine Möglichkeit mehr für die ewige Belohnung zu arbeiten. It's over. Es ist vorbei. This is why every opportunity that we have, deshalb sollten wir für jede Gelegenheit, die wir haben, to so to say gather together or work for praise, glory and honor when Jesus comes, um sozusagen zu sammeln oder für Lob, Herrlichkeit und Ehre zu arbeiten, wenn Jesus kommt, we should be extremely thankful. Äußerst dankbar sein. And only authentic faith will bring praise, honor and glory when Jesus comes back. Nur echter, authentischer Glaube wird Lob, Ehre und Herrlichkeit bringen, wenn Jesus wiederkommt. And authentic faith is faith that has walked through the fire and endured. Ein authentischer Glaube ist ein Glaube, der durch das Feuer gegangen ist und durchgehalten hat. You know, I like to say it like this. Ich sage es gerne wie folgt. If they build a brand new bridge, Wenn man eine nagelneue Brücke baut, very, very high bridge over a high, over very, very high valley in a mountain. Eine sehr hohe Brücke über ein sehr hohes Tal im Gebirge. And, you know, if they build this bridge and then there is a sign there. Diese Brücke ist fertig und dann hängt dort ein Schild. This bridge has never been tested. Diese Brücke ist noch nie getestet worden. But we think it is okay to drive over this bridge with about 1000 kilos. Aber wir denken, dass es okay ist, mit 1000 Kilo über diese Brücke zu fahren. Would you drive over the bridge with your car? Würdest du mit dem Auto über diese Brücke fahren? I wouldn't. Ich würde es nicht tun. I mean, I think it would be okay. Wir denken, dass es okay ist. You know, when there are signs over bridges, which we have a lot in Austria. Wenn Schilder bei Brücken stehen, von denen wir in Österreich viele haben. And if it says 3.5 tons, you know they tested it and 5 tons can drive over it too. Wenn auf dem Schild 3,5 Tonnen steht, dann weiß man, dass sie getestet wurden. Und dass man auch mit 5 Tonnen darüber fahren kann. See, there is something so precious about the testing of faith. Es gibt etwas so Wertvolles, Kostbares an der Prüfung des Glaubens. Not only about life on this earth, but always remember, it brings incredible praise, glory and honor. Nicht nur für das Leben auf dieser Erde. Denke immer daran, dass diese Prüfung fantastisches Lob, Herrlichkeit und Ehre bringt. Can you imagine one day Jesus comes back for you? Stell dir vor, dass Jesus eines Tages für dich wiederkommt. And he will have to say to you. Und er zu dir sagen muss. Your faith is not very authentic. Dein Glaube ist nicht sehr authentisch. Because your whole life you've ran from every single test. Denn dein ganzes Leben lang bist du vor jeder einzelnen Prüfung davongerannt. You've remained immature. Du bist unreif geblieben. You've remained a spiritual baby. Du bist ein geistliches Baby geblieben. The only thing you did is drink milk the whole day long. Das Einzige, was du getan hast, war den ganzen Tag lang Milch zu trinken. And then Jesus looks into your eyes. Und dann schaut Jesus dir in die Augen. And said, you will come into heaven, but there's not really much to praise you for, and not much glory, and not much honor. Und er sagt, du wirst in den Himmel kommen, aber da gibt es nicht wirklich viel zu loben und nicht viel Ruhm und nicht viel Ehre. You know, I don't want to end my life like this. So möchte ich mein Leben nicht beenden. Besides that, abgesehen davon, every test of faith that you pass through walking through the fire with the right attitude, wirst du mit jeder Glaubensprüfung, die du bestehst, wenn du mit der richtigen Einstellung durch das Feuer gehst, you're going to move into a greater promotion. In eine höhere Position aufsteigen. That's how the kingdom works. So funktioniert das Reich Gottes. Faithful in little, you will be trusted much. Wer im Kleinen treu ist, dem wird Großes anvertraut werden. So now, start to rejoice and jump for joy and sing, because you're walking through the tribulation and the testing of your faith. Also fange jetzt an, dich zu freuen, vor Freude zu springen und zu singen, denn du gehst durch Trübsal und die Prüfung deines Glaubens. And if you can't see any thing that's valuable now, look at the return of Jesus. Und wenn du nichts Wertvolles entdecken kannst, dann schau auf die Wiederkunft Jesu. And think, then it will be brilliant. Und denke, dann wird es genial sein. See you tomorrow. Bis morgen.